kommst du durch das? Verrät das Schwein, wir kriegen dich! Flüchte kannst du, wo uns nicht! Verrät das Schwein, wir kriegen dich! Du verfluchter Hurensohn! Empfange deinen Lohn! Du verfluchter Hurensohn! Empfange deinen Lohn! Deine